إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir haben das letzte Mal den zweiten Aspekt bezüglich des Tauhid abgeschlossen, und zwar der Glaube an das Recht Allahs angebetet zu werden, Tauhid al-Uluhiyya. Und nun kommen wir zum dritten und letzten Aspekt im Tauhid, und zwar Tauhid Al-Asma wa Sifat, der Glaube an die Namen und Eigenschaften Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Da sagt der Verfasser, Hafizahullah, auf Seite 87, seine Spuren im Charakter des Muslim. Also welche Auswirkungen hat dieser Glaube an die Namen und Eigenschaften Allahs Subhanah auf die Eigenschaften, auf den Charakter des Muslims? Der Glaube an die Namen und Eigenschaften Allahs des Erhabenen hinterlässt einen wesentlichen Eindruck in der Seele des Muslims und in der Umsetzung seines Dienstes an seinem Herrn. Zu diesen Eindrücken gehören jene guten Eigenschaften, die der Diener in seiner Anbetung im Herzen findet, deren Frucht das Vertrauen in Allah ist und die Zuversicht in ihn, die Obacht auf die Teile des Körpers, die Einfälle des Herzens und die Zügelung seiner Gedanken, bis er an nichts anderes mehr denkt, außer an das, was das Wohlgefallen Allahs findet. Yarhamkumullah. Er liebt um Allahs Willen, er hört durch ihn, er sieht durch ihn, ist voll der Hoffnung auf seinen Herrn und erwartet von diesem nur Gutes. Diese und andere gute Eigenschaften lassen die demütige Verehrung Allahs, sei sie äußerlich oder innerlich, gedeihen. Jedem einzelnen seiner schönen Namen entspricht ein Merkmal im Herzen des gläubigen Menschen. So hinterlässt der Name Al-Ghaffar, der Verzeihende, das Merkmal der Liebe und dass der Mensch niemals an der Barmherzigkeit Allahs zweifelt. Shadidul Iqab, diese Eigenschaft, der streng im Bestrafen ist, hinterlässt seine Spur in Form von Demut und dem Fehlen jeglicher Dreistigkeit, um eine Sünde zu begehen. So verhält es sich mit seinen Namen und Eigenschaften. Gepriesen sei er. Also, es ging hier nun um den Einfluss der Namen und Eigenschaften Allahs auf den Muslim. Und das ist sehr wichtig zu Beginn zu erwähnen. Und zwar die Frage, warum lernen wir die Namen und Eigenschaften Allahs? Lernen wir sie, um zu philosophieren, um in Streitgesprächen Argumente zu finden? Oder gibt es einen anderen Sinn, warum wir die Namen und Eigenschaften Allahs lernen? Sicherlich ist der Grund, dass wir mehr Allah Azza wa Jal kennen und dadurch auch mehr Allah Subhanahu wa Ta'ala lieben und fürchten und uns geborgener fühlen und mehr Sehnsucht empfinden und so weiter und so fort. All diese Taten des Herzens, die natürlich wiederum eine Grundlage für unser Tun ist. Und deswegen zwischen dem Handeln, den Umsetzen der Taten und dem Glauben gibt es eine Stufe, und zwar, das sind die Taten des Herzens. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أو يتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Das heißt, diejenigen, die das Wort hören oder die Rede hören und das Gute daran umsetzen, diejenigen sind, die Allah recht geleitet hat, und diejenigen sind die ein Lub besitzen, also ein Herz besitzen oder einen Verstand besitzen, je nachdem, wie man das übersetzt. Diese Ayah erklärt uns diesen Prozess. Wie gelangt man von einer Aussage, von einer Information zur Handlung? Der Weg von der Information zur Handlung geht durch das Herz. Das Herz wird gefüllt mit Informationen. Die Informationen sind die Glaubenslehre. Allah existiert. Allah ist allmächtig. Allah ist gnädig. Allah ist streng in seiner Bestrafung. Allah ist fürsorglich. Es gibt Engel. Es gibt das Paradies. Es gibt die Hölle. Es gibt das Leben im Grab. Es gibt die Belohnung im Grab. Es gibt die Bestrafung im Grab. Das sind alles Informationen, die der Mensch bekommt, die in dieses Herz gelangen. Wenn nun diese Informationen in das Herz gelangen, dann kommt der Prozess der Gefühlsproduktion, also der Empfindungen, der Entstehung der Empfindungen und Gefühle, wie Furcht, Hoffnung, Liebe, Sehnsucht und so weiter und so fort, Geborgenheit. Das sind alles Gefühle im Herzen, die nennt man dann islamisch Taten des Herzens. A'malul Qulub. Dass du Allah liebst, das ist eine Tat des Herzens. Dass du ihn fürchtest, ist eine Tat des Herzens. Dass du dich geborgen fühlst, wenn du alleine bist, empfindest du keine Fremdnis, sondern du empfindest, dass Allah Azza wa Jal mit dir ist durch sein Wissen, dadurch, dass er dich hört, dadurch, dass er dich sieht. Wenn man diese Informationen also im Herzen hat, entstehen Gefühle. Diese Gefühle sind der Antrieb für die Taten. Wenn du Allah fürchtest, dann wirst du die Sünde unterlassen. Dann wirst du nicht zu diesem Ort gehen, wo gesündigt wird. Wenn du Allah liebst, dann wirst du eben zum Beispiel spenden, weil du weißt, du machst es für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist also das Verhältnis zwischen der Aqida, den Taten des Herzens und den Taten des Körpers, also den Handlungen am Ende. Wenn man eine richtige Aqida hat, also wenn man in das Herz etwas Richtiges einbringt, dann wird auch das Herz die richtigen Gefühle produzieren, entstehen lassen. Eben die Furcht vor Allah. Aber wenn du falsche Informationen hast, zum Beispiel du denkst, Allah ist gnädig, nur gnädig und er bestraft nicht. Ist das so richtig? Nein, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherzig und gnädig, aber er bestraft auch. Wenn du jetzt ein falsches Verständnis von Allah subhanahu wa ta'ala hast, dann entsteht was? Dann entstehen falsche Gefühle. Wenn du denkst, Allah ist nur barmherzig und er bestraft nie und er wird nie zornig, dann entsteht dann in deinem Herzen die Furcht. Es entsteht nicht die Furcht. Warum? Warum sollte ich denn Allah fürchten, wenn er mich nicht bestrafen wird und wenn er nicht zornig wird und so weiter und so fort? Also entsteht in meinem Herzen nur die Hoffnung. Nur die Hoffnung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Was geschieht dann? Die Handlungen sind eben entsprechend, dass man Allah nicht respektiert, er bestraft mich ja sowieso nicht. Ist das klar? Andersrum, stellen wir uns vor, wir denken, Allah bestraft nur und wäre nie gnädig und nie barmherzig. Das ist auch eine falsche Aqida. Dann entsteht nur die Furcht im Herzen und nicht die Hoffnung. Und die Handlungen sind dann entsprechend, dass man keinen Sinn mehr sieht, weil es macht sowieso keinen Sinn mehr, Allah wird sowieso immer zornig mit mir sein und ich brauche da überhaupt nicht mehr etwas zu tun und die Taube ist für mich sowieso nicht gültig und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass man falsch handelt. Und ein Beleg dafür ist zum Beispiel, dass derjenige, der 99 Menschen umgebracht hat, in dieser Geschichte in der vorislamischen Zeit, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, Er ging zu einem Betenden. Er war kein Gelehrter, aber er hat viel gebetet, viel gefastet, viel Allah erwähnt und gedacht. Aber er hat kein Wissen, er ist kein Gelehrter. Als dieser Mensch nun zu ihm gegangen ist und ihn gefragt hat, kann ich noch bereuen? Dann sagte er was? Du kannst nicht mehr bereuen. Was war nun die Auswirkung dieser falschen Information? Ich kann nicht bereuen. Das, welches Gefühl empfindet dann der Mensch? Hoffnungslosigkeit, barakallahu fik. Was war dann die Auswirkung? Er hat ihn auch umgebracht. Denn wenn ich mit 99 in die Hölle komme oder mit 100, das ist er gehupst wie gesprungen. Ja, also kann ich auch den 100. umbringen, dachte er sich. Der Fehler war was? Die falsche Aqida. Die falsche Information, dass er nicht Allah kannte, wie es sein muss. Und deswegen lernen wir die Namen und Eigenschaften Allahs, tabaraka wa ta'ala, nicht um herum zu philosophieren, um auf der theologisch-wissenschaftlichen Sphäre zu bleiben, sondern um diese Auswirkungen der Namen und Eigenschaften Allahs Jalla wa Ala in unserem Leben auch umzusetzen. Und ein Beispiel zeigt dies hervorragend, was ich sehr oft immer erwähne. Wenn ein kleines Kind, sagen wir mal 2, 3 Jahre, ein Skorpion sieht, was macht es dann? Ein 2-jähriges Kind. Es fasst das Skorpion an, warum? Genau, es kennt dieses Tier nicht und es hat keine Furcht vor diesem Tier. Und was ist, wenn unser einer ein Skorpion jetzt hier sehen würde? Würde er den nächsten schubsen, damit er zuerst aus der Tür rausgeht? Oder nicht? Natürlich. Also, was ist der Unterschied zwischen diesem 2-jährigen Kind und uns? Was war der Unterschied? Genau, das Wissen. Denn wir wissen, Skorpione sind giftig. Gift bedeutet, man stirbt. Dieses Kind weiß das nicht. Es weiß nicht, was Gift ist. Es weiß nicht, was Sterben ist. Es weiß nicht, was Krankheit bedeutet. Es weiß nicht all diese Sachen. Vielleicht hat es mal davon gehört, aber es ist kein Bewusstsein da, wie es bei einem Erwachsenen ist. Und so ist es, wenn wir irgendetwas nicht kennen, können wir es nicht fürchten, können wir es nicht lieben, wir können keine Hoffnung haben, sondern erst wenn wir es kennen, produziert unser Herz Gefühle. Ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du siehst einen Mann auf der Straße und du hast deinen Vater seit 30 Jahren nicht gesehen. 30 Jahre lang hast du ihn nicht gesehen. Und dieser Mann, und du bist in der Stadt, da gibt es viele Männer in der Stadt. Welche Gefühle hast du, und du weißt nicht, dass das dein Vater ist. Also das ist einer von vielen. Welche Gefühle empfindest du gegenüber diesem Mann XY in der Stadt? Keine. Warum? Weil das einer von 1000 ist. Ja, warum sollte ich genau für den Gefühle empfinden, warum nicht für den anderen? Ja? So, jetzt kommt aber jemand, der mit dir läuft und sagt, ey, guck mal dort. Ja, und jetzt? Was ist dort? Weißt du, wer das ist? Nee, weiß ich nicht. Das ist dein Vater. Ab dem Zeitpunkt, was passiert dann? Sofort entsteht in deinem Herzen Sehnsucht, Liebe, Geborgenheit und so weiter und so fort. Warum? Weil du nun Wissen hast. Du weißt, wer das ist. Deswegen lernen wir die Namen Allahs Jalla wa'ala. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Nur die Gelehrten unter den Dienern Allahs fürchten Allah. Warum? Weil sie Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala haben. Je mehr du weißt, wer Allah ist, desto mehr wirst du ihn lieben, desto mehr wirst du Hoffnung haben, desto mehr wirst du ihn fürchten, desto mehr wirst du Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Das ist Sinn und Zweck der Auseinandersetzung mit diesen Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala. Nun geht es weiter. Hier heißt es die Bedeutung des Bekenntnisses der Einzigkeit seiner Namen und Eigenschaften. Was heißt nun Tawhid al-Asma' wa-Sifat? Al-Asma'u ist Plural von Ism. Ismun und Asma'un. Und Sifat ist Plural von Sifat. Sifatun und Sifatun. Was heißt nun Al-Asma'u was-Sifat? Also Tawhidu Al-Asma'i was-Sifat. Es ist die Bejahung dessen, dass Allah hinsichtlich seiner Eigenschaften und Namen über sich selbst bekräftigte und was der Prophet Allahs Segen und Friede auf ihm über ihn bekräftigte und die Ablehnung all dessen, was Allah bezüglich seiner selbst an Namen und Eigenschaften zurückwies und was der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hinsichtlich Allahs zurückwies. Es bedeutet die Anerkennung Allahs aufgrund ihrer wahren Bedeutung und ihrer Hinweise und aufgrund des Bewusstseins ihrer Merkmale und ihrer Notwendigkeit in der Schöpfung. Das bedeutet Tawhidul Asma wa Sifat. Wir haben gesagt über Tawhidul Rububiyya. Was bedeutet Tawhidul Rububiyya? Ja? Barakallahu fik. Die Bestätigung der Einzigkeiten Allahs in seinen Taten und Handlungen. Er schafft, er versorgt, er macht lebendig, er nimmt die Seelen. Das sind Taten Allahs, tabaraka wa ta'ala. Und das gehört zu welcher Kategorie? Zur Herrschaft, Ar-Rububiyya. Dann haben wir gesagt, Tawhidul Uluhiyya bedeutet was? Die Bestätigung der Einzigkeit Allahs in was? In seinem Recht der Anbetung. Das sind nun die Taten der Menschen gegenüber Allah. Der Mensch betet Allah an. Der Mensch fastet für Allah. Der Mensch spendet für Allah. Das sind die Taten der Menschen, die er für Allah macht. Die darf er nur für Allah machen. Und wenn er sie für Allah und einen anderen macht, wäre er kein Gläubiger, kein Mu'min, sondern ein Polytheist, also ein Mushrik. Die dritte Art des Tawhid nun besagt die Bestätigung der Einzigkeit Allahs in seinen Eigenschaften und in seinen Namen. Das heißt, wer ist neben Allah auch noch allhörend? Keiner. Das zu bestätigen ist eben Tawhidul Asma wa Sifat. Wer ist neben Allah noch allwissend, noch allmächtig, noch allsehend, allvergebend, allweise? Keiner. Das zu bestätigen, derjenige, der am meisten Wissen hat, ist wer? Allah Jalla wa Ala. Gibt es jemanden, der mehr Wissen hat? Nein. Das heißt, zusammengefasst, Tawhidul Asma wa Sifat bedeutet, die Vollkommenheit Allahs zu bestätigen. Er ist in allen Eigenschaften vollkommen. Er ist vollkommen in seinem Wissen, vollkommen in seinem Hören, vollkommen in seinem Sehen, vollkommen in seiner Liebe, vollkommen in seiner Barmherzigkeit, vollkommen in seiner Vergebung, vollkommen in allen Eigenschaften, die er besitzt, subhanahu wa ta'ala. Also ich bestätige die Vollkommenheit, und ich lehne ab die Unvollkommenheit, die man Allah Azza wa Jal zuschreiben würde. Von den Nichtmuslimen zum Beispiel oder den Muslimen, die kein Wissen haben oder den Menschen, die nicht wissen, wer Allah ist. Es kann sein, dass sie Allah unvollkommene Eigenschaften zuweisen. Dass sie sagen, ob mir Allah helfen kann, das bedeutet, Allah ist unvollkommen, wenn er dir nicht helfen könnte. Ah, ob da hinter diesem Gebot eine Weisheit steckt, das würde ja bedeuten, dass Allah nicht allweise ist. Das abzulehnen und Allah frei zu sprechen von jeglicher Unvollkommenheit, das ist Tawhidul Asma wa Sifat. Nun, um die Namen und Eigenschaften Allahs richtig zu nutzen und damit mein Herz die entsprechenden Gefühle entstehen lassen kann oder produzieren kann. Und das ist ein wunderschöner Aspekt oder Bereich. Und zwar, welche Namen führen zu welchem Gefühl? Und welches Gefühl führt zu welcher Handlung? Also zum Beispiel, wenn ich weiß, Allah ist der Allvergebende, dann entsteht was für ein Gefühl? Hoffnung. Wenn ich Hoffnung habe, was für eine Handlung entsteht dann? Dass ich um Vergebung bitte. Weil wenn ich keine Hoffnung hätte, warum sollte ich um Vergebung bitten? Macht doch sowieso keinen Sinn. Hätte ich nicht diese Hoffnung. Das heißt, das ist sehr interessant zu erforschen oder zu zu lesen oder zu studieren, welche Namen und Eigenschaften Allahs führen zu bestimmten Gefühlen, wie Liebe und Hoffnung und Furcht und so weiter. Und da haben die Gelehrten natürlich einiges dazu gesagt. Aber damit ich die richtigen Gefühle haben kann, damit mein Herz die richtigen Taten ausführen kann, muss ich natürlich erstmal wissen, wie gehe ich überhaupt mit den Namen und Eigenschaften Allahs um. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, woher bitteschön bekomme ich die Namen Allahs und seine Eigenschaften? Und die zweite Frage ist, wie bitteschön soll ich die Namen und Eigenschaften Allahs verstehen? Wenn ich weiß, woher sie kommen, was die Quelle, die Erkenntnisquelle hier ist, und wenn ich weiß, wie ich sie deuten soll, wie ich sie verstehen soll, dann erst kann ich auch diese Namen und Eigenschaften Allahs so verstehen, damit eben richtige Gefühle entstehen in meinem Herzen, um danach richtige Handlungen folgen zu lassen. Und der Beleg, dass das Herz und die Gefühle im Herzen für die Handlungen verantwortlich sind, besagt ja der Hadith des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und im Körper ist ein Organ, wenn es gut ist, ist der ganze Körper gut, und wenn es schlecht ist, ist der ganze Körper schlecht, dies ist das Herz. Na? Also, wie muss ich diese Namen und Eigenschaften verstehen? Die Methode der Bestätigung der Namen und Eigenschaften Allahs. Die wahre Methode der Bestätigung der Namen Allahs und seiner Eigenschaften gründet auf dem vollständigen Glauben und der festen Überzeugung bezüglich dessen, wodurch sich Allah selbst beschrieb und wodurch der Prophet ihn beschrieb, alayhi salatu wassalam. Ohne jede Entstellung, Tahrif, ohne die Bedeutung zu leugnen, Ta'til, ohne das Wie zu beschreiben, Takyif, und ohne mit Geschaffenen gleichzusetzen, Tamthil. Das sind also die Grundlagen der Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala. Der Verfasser erwähnt hier, welche Fehler man vermeiden muss, um die Namen Allahs tabaraka wa ta'ala richtig zu verstehen. Also um die Namen und Eigenschaften Allahs azza wa jal richtig zu verstehen, dürfen wir vier Fehler nicht machen. Der erste Fehler, den man nicht machen darf, lautet hier Tahrif. At-Tahrifu bedeutet, auf Deutsch hier die Entstellung, bedeutet den Wortlaut zu ändern. Den Wortlaut zu ändern. Dazu gehört zum Beispiel, dass man anstelle des Wortes istawa, dass wir dann ein Lam hinzufügen, ein Buchstaben hinzufügen und sagen, istawa bedeutet istawla. Das ist Tahrif. Also du hast hier dieses Wort entstellt. Du hast hier etwas hinzugefügt. Das bedeutet, von einer Bedeutung kommst du nun zu einer anderen Bedeutung. Istawa, also er erhob sich, Jalla wa Ala, über den Thron, wird zu Istawla, er hat ihn eingenommen, den Thron. Und sicherlich ist hier ein Unterschied in der Bedeutung. Ob ich nun sage, er erhob sich über den Thron oder er hat den Thron eingenommen. Man hat dies getan, die Gruppen, die Namen Allahs Azza wa Jal nicht bestätigen, wie die Mu'tazila und die Asha'ira und die Maturidiyya. Das sind alles Gruppen von den Kalam-Schulen. Kalam, haben wir gesagt, Ilmul Kalam ist die Theologie, dass die Gruppen hier andere Methoden übernommen haben als die Methode des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Gefährten radiallahu anhum bezüglich der Namen und Eigenschaften Allahs Jalla wa Ala. Diese Gruppen sagen, Istawa bedeutet Istawla, unter anderem. Unter anderem sagen das die Gruppen. Und hier wollen sie flüchten vor was? Vor der Gleichsetzung Allahs mit seinen Geschöpfen. Der Gleichstellung oder dem Vergleichen Allahs mit seiner Schöpfung. Aber sie sind geflüchtet vor dem Temthil und landeten dann in einer Falle, und zwar, dass sie Allah Azza wa Jal eine Eigenschaft der Unvollkommenheit zugeschrieben haben. Denn was bitteschön bedeutet, dass er den Thron eingenommen hat? Das bedeutet, vor diesem Einnehmen des Thrones gehörte der Thron einem anderen, war er Besitz eines anderen. Und das ist sicherlich eine Eigenschaft der Unvollkommenheit. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Malik. Und er ist Al-Malik. Er ist der König, der Herrscher und er ist der Besitzer. Und das bedeutet, dass er schon immer besitzt hat. Dass er nicht nur erst jetzt angefangen hat, den Thron zu besitzen, sondern schon immer. Jalla wa ala. Und das bedeutet eben, dass wir sagen, Allah Azza wa Jal hat zu einer bestimmten Zeit den Thron nicht eingenommen, er gehörte einem anderen, weil das Einnehmen bedeutet ja, es gibt ein anderer. Ja? Also hat er die Macht nun über den Thron gehabt und somit hat er den Thron eingenommen. Und subhanahu wa ta'ala erhaben ist er über diese Aussage. Das heißt, dieses ist die erste Art und Weise, die Namen und Eigenschaften Allahs falsch zu verstehen, indem ich diesen Wortlaut ändere. Ein zweites Beispiel. Wenn ich eine Vokalisation ändere. Ihr wisst, im Arabischen gibt es Vokalisationen. Du sagst ba, bu, bi, ta, tu, ti. Oder ben, bun, bin. Ja, diese verschiedenen Vokalisationen. Und die haben natürlich eine Bedeutung. Die sind ja nicht einfach so da. Die haben eine Bedeutung. Und im Arabischen in der Grammatik ist es nun mal so, dass das Subjekt eine Dhamma hat. Al-Fa'il hat eine Dhamma. Und das Objekt, Al-Maf'ul bihi, hat eine Fatha. Ja, das gehört zu den Regeln. Natürlich gibt es immer wieder mal Ausnahmen, aber das ist so die Regel. Allah Jalla wa Ala sagt, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allahu hat was für eine Vokalisation am Ende? Eine Dhamma. Also ist was? Fa'il, also Subjekt. Also wer führt hier das Prädikat aus, das Verb aus? Und zwar كَلَّمَ. Er redete Allah Jalla wa Ala. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala spricht oder sprach Musa an. Wa kallama Allahu Musa taklima. Jetzt kommen einige und sagen, ja, die Bedeutung lautet aber, wa kallama Allaha Musa taklima. Was haben wir jetzt getan? Wir haben jetzt die Dhamma geändert, hu, zu einer Fatha, ha. Was passiert nun grammatikalisch? Von wa kallama Allahu Musa taklima zu wa kallama Allaha Musa taklima. Wer ist nun Subjekt? Musa ist nun Subjekt. Denn er spricht nun. Und wer ist nun Objekt? Allah Jalla wa Ala. Im Koran steht wa kallama Allahu Musa taklima. Warum macht man das? Um zu leugnen, dass Allah spricht. Um zu leugnen, dass Allah redet. Denn dann würde man nach Ansicht einiger, wie die Mu'tazila, die Eigenschaften des Redens und Sprechens geleugnet haben, denn dann würdest du ja Allah mit seinen Geschöpfen vergleichen, denn die Menschen sprechen ja auch. Wenn der Mensch spricht, so ihre Argumentation, dann dürfen wir diese Eigenschaft Allah Azza wa Jal nicht zuschreiben. Sonst hättest du ihn mit seiner Schöpfung gleichgestellt. Und wir werden inshallah noch im Laufe dieses Themas noch sehen, dass das natürlich weder religiös noch logisch richtig ist. Das ist also Tahrif. Tahrif bedeutet, ich ändere den Wortlaut so, dass es mir passt, eben mit der falschen Aqida. Möge Allah uns die richtige Aqida geben, dass ich eben Eigenschaften Allahs leugnen kann. Der zweite Fehler neben dem Tahrif gibt es den Ta'til. Der Ta'til bedeutet hier die Bedeutung zu leugnen. Ta'til attala yu'attilu bedeutet etwas ablehnen, etwas nicht annehmen. Und zwar bedeutet das, dass wir sagen, Allah hört nicht, Allah sieht nicht, Allah spricht nicht, Allah freut sich nicht, Allah lacht nicht. Wie es die Mu'tazila und die ihnen folgen. Ihr seht, also die Mu'tazila, diese Schule des I'tizal, ist die Ausgangsschule aller anderen Gruppierungen danach. Denn die Asha'ira, Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, hat ja anfangs bei den Mu'tazila gelernt, ist danach aber von ihnen weggegangen und hat seine eigene Schule und seine eigene Philosophie und Theologie gegründet. Aber wie bekannt ist, danach, walillahi alhamd wal minna, am Ende ist er doch wieder zurück zur Methodik der Gefährten gekommen. Auf jeden Fall die Mu'tazila und die ihnen folgen, sagen, wir bestätigen die Namen Allahs, aber ohne die Eigenschaften. Also er ist As-Sami', der Allhörende, aber er hört nicht. Sami'un bila Sam', Basirun bila Basar und so weiter und so fort. Er ist der Allsehende, aber er sieht nicht. Warum bestätigst du die Namen? Ja, weil Allah Azza wa Jal die Namen erwähnt hat. Ja, und warum bestätigst du nicht die Eigenschaften? Weil wenn ich sie bestätigen würde, würde ich ihn ja gleichsetzen mit den Menschen, denn der Mensch hört, der Mensch sieht, der Mensch spricht und so weiter und so fort. Und das ist sicherlich eine falsche Herangehensweise. Hat Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu gesagt, oh ihr Menschen, Allah ist der Allhörende, aber er hört nicht? Hat das Umar oder Uthman oder Ali oder Talha oder Zubair oder irgendein anderer Sahabi radiallahu anhum ajma'in je gesagt? Hat das der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Hat das Allah jalla wa ala gesagt? Hat das Abu Hanifa rahimahullah gesagt? Oder Malik oder Shafi'i oder Ahmad ibn Hanbal? Keiner von denen hat das je gesagt. Und das ist genau der springende Punkt. Diejenigen, die die Namen Allahs Azza wa Jal und die Eigenschaften Allahs nicht akzeptieren oder uminterpretieren auf eine Art und Weise, die weder im Koran noch in der Sunna noch bei den Gefährten noch bei den Rechtsschulen bekannt ist. Und ich meine mit den Rechtsschulen nicht die Gefolgsleute der Rechtsschulen, denn da ist natürlich die falsche Aqide unter einigen vorhanden. Aber ich meine bei den Gründern der Rechtsschulen wie Al-Imam Abu Hanifa und Malik al-Shafi'i und Ahmad ibn Hanbal, diese alle hatten ein und dieselbe Aqida bezüglich der Namen und Eigenschaften Allahs, indem sie gesagt haben, wir müssen diese Eigenschaften bestätigen, die Bedeutungen bestätigen und wir dürfen sie nicht umändern und uminterpretieren. Wir müssen sie annehmen, ohne nach dem Wie zu fragen, wie wir inshallah noch sehen werden. Also At-Ta'til bedeutet ablehnen. Warum lehnen die Mu'tazila und die Asha'ira und die Maturidiyya die Eigenschaften Allahs ab? Die Mu'tazila lehnen alle Eigenschaften Allahs ab. Alle. Außer eine. Dass er lebendig ist. Das wäre es ja noch. Ja? Also wenn die dann noch sagen würden, Allah ist auch nicht lebendig. Er existiert gar nicht. Dann kann man ja gar nicht mehr an Allah glauben, an sich. Ja. Also, dass er lebendig ist, dass er existiert, diese Eigenschaft bestätigen sie. Alle anderen Eigenschaften leugnen sie ab und lehnen sie ab und sagen, wir dürfen keine einzige Eigenschaft bestätigen, ansonsten fallen wir in dieses Dilemma, und zwar, dass wir Allah gleichsetzen mit dem Menschen. Die Asha'ira haben gesagt, nee, also so schlimm wollen wir das jetzt auch nicht. Wir bestätigen einige Eigenschaften, sind sich aber untereinander nicht sicher, sind es 7, sind es 12, sind es mehr, sind es weniger. Auf jeden Fall haben sie immerhin mehr bestätigt als die Mu'tazila. Und die Maturidiyya sind den Asha'ira ähnlich in diesem Bereich. Auf jeden Fall, At-Ta'til, wie entsteht At-Ta'til? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagt in einem Werk, Al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra, er sagt hier, die Mu'attilah, Mu'attilah ist jemand, der Ta'til macht. Also diejenigen, die die Eigenschaften Allahs leugnen, haben zwei Denkprozesse. Der erste Denkprozess, sobald sie eine Eigenschaft Allahs hören, zum Beispiel, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, das Antlitz Allahs bleibt, ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, also der Besitzer der Hoheit und der Güte. Jetzt hören wir hier وَجْهُ اللَّهِ, also das Gesicht, Antlitz Allahs, عز وجل. أهل السنة والجماعة, wer sind denn أهل السنة والجماعة? Das ist erst einmal Imam أهل السنة والجماعة, und das ist der Rasul صلى الله عليه وسلم. Denn er hat ja gesagt, wir sollen der Sunna folgen und wir sollen uns an die Jama'a halten. Also der Rasul عليه الصلاة والسلام und die Gefährten haben bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Antlitz besitzt. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Bittgespräch, in einem Bittgebet, also in einem Dua, Allahumma rzuqna ladhatan nazari ila wajhik. Also, o Allah, schenke uns den Genuss des Anblicks deines Antlitzes. Den Genuss, wenn wir ihn sehen, Yawm al-Qiyam. Auf jeden Fall, der Rasul alayhi salatu wassalam und die Gefährten haben das bestätigt, und es wurde von keinem einzigen Gefährten und weder von Abu Hanif noch von Malik noch von Shafi'i noch von Ahmad ibn Hanbal noch von Imam Bukhari noch von Imam Muslim oder diese Gelehrte je überliefert, dass sie gesagt haben, aufgepasst, Allah hat kein Gesicht. Das heißt, das ist die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ahlus Sunnah wal Jama'a, Ar-Rasul alayhi salatu wasalam, die Sahaba, die Gelehrten und die ihnen folgen. Wenn jetzt die Mu'tazila diese Ayah hören, dann ist der erste Denkprozess, Allah hat ein Gesicht, steht in der Ayah. Der erste Denkprozess, ich, Mensch, habe ein Gesicht. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt im Denkprozess, wenn ich, Mensch, ein Gesicht habe, dann darf ich nicht sagen, Allah hat ein Gesicht. Also was haben sie zuerst getan? Ja? Sie haben sich erst einmal verglichen mit Allah oder Allah verglichen mit dem Menschen. Und als Resultat dieses Denkprozesses, dieses Vergleichens, kam was? Die Ablehnung der Eigenschaft Allahs. Ist das klar? Das heißt, diese zwei Schritte haben sie getan. Allah hat eine Hand. Ups, ich habe ja eine Hand. Der nächste Schritt, ich habe eine Hand, Allah hat keine Hand. Ist das klar? Also jedes Mal, wenn sie ein Hadith oder eine Ayah hören, in dem eine Eigenschaft Allahs erwähnt wird, schauen sie sich an und sie finden, ach, ich habe ja diese Eigenschaft, finde ich ja bei mir. Und dann kommt der nächste Schritt. Wenn ich so eine Eigenschaft habe und ich bin ein Geschöpf, dann darf der Schöpfer diese Eigenschaft nicht haben. Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, würdet ihr uns bitte mal sagen, welcher Gefährte das so gesagt hat? Würdet ihr uns mal bitte sagen, welcher der vier Imame in den Rechtsschulen das je gesagt hat? Hat das Al-Imam Abu Hanif al-Nu'man rahimahullah, hat er das jemals gesagt? Oder Imam al-Shafi'i, hat das jemals gesagt? Oder Imam Ahmad, oder Imam Malik? Keiner von denen. Und keiner von den Gefährten. Warum nehmen wir dann nicht die Aqida der Sahaba, der Gefährten, und nehmen dann Aqida von Philosophen und anderen Menschen, die fern von der Aqida der Gefährten sind? Das ist also der zweite Fehler, den man vermeiden muss. Und der nennt sich nochmal wie? At-Tati. Der dritte Fehler ist At-Takyif. At-Takyifu bedeutet, eine Art und Weise zuzuschreiben. Und man fragt nach dieser Art und Weise, mit welchem Wort? Wie? Und deswegen sagt er hier, ohne das Wie zu beschreiben. Also ohne die Art und Weise zu beschreiben. Und ich möchte jetzt auch gleich den vierten Fehler mit einbeziehen, und zwar At-Tamthil. At-Tamthilu. At-Tamthilu und At-Takyif haben Ähnlichkeiten. Was ist der Unterschied? Beim Takif haben wir gesagt, eine Art und Weise zuzuschreiben. Und beim Tamthil haben wir gesagt, gleichzusetzen. Was ist bitte schön der Unterschied? Was ist der Unterschied? Also, das ist hier ein Becher. Wenn ich sage, dieser Becher ist 5 cm hoch, 2 cm breit oder hat einen Umfang von 5 cm, was habe ich nun getan? Ich habe es beschrieben. Also was habe ich zugewiesen? Eine Art und Weise. Wenn ich jetzt sage, das war jetzt was? Das war ein Becher, genau. Aber das, was ich getan habe, 10 Meter hoch, 5 Zentimeter Umfang und so weiter und so fort, das war jetzt Fachbegriff, bitte. Arabischer Fachbegriff. Takyif, haben wir gesagt. Das war Takyif. Wenn ich jetzt sage, der Becher sieht so aus wie ein Glas bei mir. Der Becher sieht so aus wie ein Glas. Was habe ich nun getan? Ich habe es verglichen und gleichgestellt mit etwas anderem. Und das nennt man Tamthil. Ist der Unterschied klar nun? Deswegen ist jeder Tamthil ein Takif, aber nicht jeder Takif ist ein Tamthil. Alles klar? Noch einmal. Deswegen ist jeder Tamthil implizit ein Takif. Aber nicht jeder Takif ist implizit ein Tamthil. Also, wenn ich sage, dieser Becher ist 10 cm hoch, 5 cm Umfang und so weiter, habe ich ihn verglichen mit etwas? Habe ich noch nicht. Also, die Art und Weise zuzuschreiben, heißt nicht, dass ich implizit etwas verglichen habe. Okay? Wenn ich jetzt aber sage, dieser Becher sieht so aus wie mein Glas, habe ich dann eine Art und Weise implizit auch schon zugeschrieben oder nicht? Natürlich, weil dieser Becher hat ja Eigenschaften. Und wenn ich sage, mein Glas sieht so aus wie dieser Becher, dann habe ich verglichen und implizit habe ich den Leuten gesagt, mein Glas ist wie hoch? 10 cm und was für ein Umfang? 5 cm. Ist das klar? So, zurück zu den Eigenschaften Allahs Jalla wa Ala. At-Takyif bedeutet was nun? Eine bestimmte Art und Weise zuzuschreiben. Wie ist die Barmherzigkeit Allahs? Wie sieht die Hand Allahs aus? Wie lacht Allah? Wie ist Allah über seinem Thron? Diese Frage nach dem Wie ist nicht erlaubt. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla niemandem gleich, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, also nichts ist seinesgleichen und er ist der Allhörende, der Allsehende, und weil wir es nicht wissen. Und wir sollen nicht über etwas fragen oder etwas sagen, worüber wir keine Ahnung haben. Das heißt, wenn jemand sagen würde, möge Allah uns davor bewahren, dass Allah auf so oder so eine Art und Weise lacht, oder sich freut oder auf einer bestimmten Art und Weise zornig wird oder auf einer bestimmten Art und Weise im letzten Drittel der Nacht zum Himmel der Erde hinuntersteigt oder irgendetwas anderes von seinen Eigenschaften Allahs. Wenn wir irgendeine Art und Weise ihm zuschreiben, dann nennt man das Takyif und das ist verboten und das darf keiner machen. Warum? Weil nichts seinesgleichen ist. Und weil wir kein Wissen darüber haben. Denn wenn du nun sagen würdest, er geht so und so auf diese Art und Weise hinunter im letzten Drittel der Nacht, woher hast du das bitteschön? Dieses Wissen, woher hast du das? Wohl kaum aus Koran und wohl kaum aus der Sunna. Und wohl kaum aus den Aussagen der Gefährten. Also hast du über Allah geredet, ohne Wissen zu haben. Allah Azza wa Jalla sagt, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Also, und sprich nicht etwas aus, worüber du kein Wissen hast. At-Tamthil ist nun nicht eine Art und Weise zu geben, nicht nur eine Art und Weise zu geben, sondern zusätzlich dazu ein Beispiel, ein Gleichnis. Die Hand Allahs sieht so aus wie die Hand des Menschen. Das ist verboten. Denn du hast hier Allah gleichgestellt mit dem Menschen. Und Allah ist erhaben darüber, dass er so ist wie den Mensch, wie der Mensch. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Das bedeutet, und Allah azza wa jall hat niemanden, der so ist wie er. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Kennst du denn jemand, der ihm ebenbürtig ist, der ihm gleich ist? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage. Also nein. Und natürlich die Ayah, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, also nichts ist seinesgleichen, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, und er ist der Allhörende, der Allsehende. Also das ist At-Takyif und At-Ta'til. Al-Imam Malik war einmal in seiner Moschee, also in der Moschee, und er war wo? Fil Medina. Also in der Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also kam zu ihm ein Mann hinein und er sagte, ja Imam, wie ist Allah über seinem Thron? Allah istawa ala al-arsh. Allah ist über seinem Thron. Wie, kaifa istawa, wie im Arabischen, kaif. Dann sagte al-Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum oder ma'qul. Al-istiwa'u ma'lum. والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء ist verständlich, also die Bedeutung ist klar. الكيف مجهول, die Art und Weise ist unbekannt. الإيمان به واجب, der Glaube daran ist Pflicht. والسؤال عنه بدعة, und die Frage danach ist eine Bidah. Und dann hat er befohlen, diesen Menschen rauszuschmeißen. Warum? Weil er jemand ist, der nach einer Bid'a fragt. Also eine Art und Weise, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam so nicht auferlegt hat. Bleiben wir mal ganz kurz bei diesen vier Antworten oder vier Sätzen der Antwort. Al-Istiwa'u ma'lum bedeutet, Al-Istiwa ist bekannt. Was meint er mit bekannt? Was ist bekannt? Also die Bedeutung. Die Bedeutung ist klar, ist deutlich. Al-Istiwa im Arabischen, istawa, also er ist über etwas. Al-Istiwa, istawa ala wartafa'a. Und dann sagt er, al-Kayfu majhul. Die Art und Weise ist unbekannt. Also dürfen wir nicht danach fragen. Al-Imanu bihi wajib. Der Glaube daran ist eine Pflicht. Der Glaube an was? Dass Allah über dem Thron ist. Was-su'alu anhu bid'ah. Die Frage danach ist eine Erneuerung. Die Frage nach was? Jetzt kommen einige, die Menschen auf den Arm nehmen möchten und sagen, ja guck mal, Al-Imam Malik sagt hier, ihr sollt nicht danach fragen. Ihr dürft nicht fragen, wo ist Allah? Denn hier steht klipp und klar, die Frage danach ist eine Bid'ah. Ja, Sekunde mal, die Frage nach, was ist eine Bid'ah? Die Frage, ob Allah über dem Thron ist, oder die Frage, wie Allah über dem Thron ist? Die Frage nach dem Wie. Woher haben wir das? Wie kann ich aus dieser Antwort erkennen, dass die Frage nach dem Ob, also ob Allah über dem Thron ist, keine Bid'ah ist? Aus diesem Satz, ja? Aus diesem Satz, aus der Antwort des Imam Malik, ohne einen anderen Hadith. Ja? Genau. Er sagte doch, Al-Istiwa ist bekannt. Und wenn es bekannt ist, dann darf ich doch danach fragen, oder nicht? Al-Istiwa'u ma'lum. Und wenn Al-Istiwa ma'lum ist, also bekannt und deutlich ist, dann darf ich doch danach fragen. Worüber oder wonach darf ich nicht fragen? Nach dem Unbekannten. Und das ist was? Das Wie, Al-Kayfu Majhul. Die Art und Weise ist unbekannt. Das ist die Antwort auf diejenigen, die sagen, du darfst nicht sagen, wo ist Allah, du darfst das nicht fragen. Da sagen wir, Sekunde mal, Al-Imam Malik hat hier verboten, nach dem Wie zu fragen, nicht nach dem Ob. Und die andere Antwort anhand des Hadiths ist wie? Du wolltest einen Hadith erwähnen. Sallallahu alaihi wasallam. Über was hat er nicht geredet? Über das Wie. Aber die Frage lautet, es gibt ja diesen Einwand von einigen, die sagen, ja, wie kannst du nur fragen, wo Allah ist, das darfst du gar nicht. Die Antwort darauf, ja? Die eine Magd, diese Frau, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, wo ist Allah, der Hadith ist in Sahih Muslim, wo ist Allah? Dann sagte sie, über dem Himmel. Dann sagte er, wer bin ich? Dann sagte sie, du bist der Gesandte Allahs. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lass sie frei, sie war eine Sklavin, lass sie frei, denn sie ist eine Gläubige. Wenn die Frage nach dem Wo, also ob Allah über dem Himmel ist, wo Allah ist, wenn sie verboten wäre, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Frage gestellt? Wenn die Antwort über dem Himmel falsch wäre, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie als Gläubige beschrieben und bezeichnet? Oder hätte er, weil er Gesandter ist und er ist auch Lehrer als Gesandter, ist er Richter, er ist Führer, er ist Lehrer, er ist Vater, er hat viele Rollen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, unter anderem, dass er Lehrer ist. Wenn er was Falsches hört, ignoriert er das? Auf keinen Fall. Er hätte gesagt, liebe Schwester, das ist sehr gut, dass du an mich glaubst als Gesandter, aber du darfst nicht sagen, Allah ist über dem Himmel, wenn das verboten wäre. Deswegen sage ich, das ist die Aqide unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und alle, die etwas anderes sagen, die behaupten, Allah wäre überall oder wäre weder in der Welt noch außerhalb der Welt oder irgendetwas, was die da von sich geben. Alle können das nie durch die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und nie durch die Aussagen der Gefährten bestätigen. Es gibt keinen einzigen Gefährten, der je gesagt hat, ihr dürft nicht sagen, Allah ist über dem Thron. Es gibt keinen einzigen Gefährten, der gesagt hat, ihr dürft nicht sagen, Allah hat eine Hand oder zwei Hände. Es gibt keinen Gefährten, der gesagt hat, Allah steigt nicht hinunter im letzten Drittel der Nacht. Und so weiter und so fort. Das gibt es nicht. Deswegen muss man sich die Frage stellen, will ich den Philosophen zuhören oder will ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Gefährten zuhören? Wenn Allah azza wa jall diese Generation der Gefährten gelobt hat, und er gesagt hat, er ist zufrieden mit ihnen. Und sie sind zufrieden mit Allah. Warum soll ich dann nicht zu denen gehören, die diese Aqida haben? Wenn Allah sie als Maßstab für die Wahrheit genommen hat. Wenn sie so glauben, wie ihr glaubt. Also wenn die Nichtmuslime, die Polytheisten, so glauben, wie ihr glaubt. Also wie ihr, o Sahaba, o Gefährten, glaubt, dann sind sie recht geleitet. Und wenn sie nicht glauben, dann sind sie in Irre gegangen. Warum soll ich all diese Gefährten lassen und irgendwelchen Philosophen folgen, die dieser Aqida eben widersprechen? Das sind also die vier Fehler, die ein Mensch unterlassen muss, um Allah Azza wa Jal richtig zu kennen und damit dann, wie ich anfangs gesagt habe, das Herz eben die entsprechenden Gefühle empfinden kann, wie Liebe, Hoffnung, Furcht, Geborgenheit, Sehnsucht und so weiter und so fort. Und deswegen sagt Imam Ibn Qayyim rahimahullah, er wundert sich, wie kann jemand, der nicht weiß, wo Allah ist, wie kann sein Herz Ruhe empfinden? Denn sein Herz hat keine Richtung. Denn er weiß nicht, wo Allah ist. Aber derjenige, der weiß, wo Allah ist, Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala, dessen Herz wird Ruhe empfinden. Wir werden inshallah das nächste Mal bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala noch näher darauf eingehen, um auch die Scheinargumente zu widerlegen, um noch mehr zu verstehen, wie sollen wir die Namen und Eigenschaften Allahs richtig verstehen. Das waren die vier Fehler, die man unterlassen muss, und das war At-Tahrif, At-Ta'til, At-Takif und At-Tamthil. Tahrif war nochmal was? Die Änderung des Wortlautes. Und Al-Ta'til war die Leugnung und Ablehnung der Namen und Eigenschaften. At-Takif war was? Die Zuweisung einer Art und Weise. Und At-Tamthil war was? Das Vergleichen oder die Gleichsetzung mit anderen. Diese vier Fehler muss ein Muslim unterlassen, damit er eine klare und saubere und richtige Glaubenslehre hat. Barakallahu fikum wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.